1. Ich mochte ein Lied über meinen Freund singen, ein Lied meines Geliebten über seinen Weinberg, mein Freund besaß nämlich einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. 2. Erbearbeite den Boden, entfernte die Steine und pflanzte Edel Reben, Zudem bot einen Term in der Mitte des Weinbergs und grub ein Kelter aus, doch obwohl auf gut Trauben hoffte, brach der Weinberg nur so beren Hervea. 3. Nun, Bewohner Jerusalems und Männer von Juda, entscheidet selbst über die Angelegenheit zwischen mir und meinem Weinberg. 4. Was hat ich noch für meinen Weinberg tun können, das ich nicht getan habe? Warum bracht so beren Hervea, obwohl ich doch auf sus Trauben gehofft hat? 5. Die Schalb word ich uch nun mit teilen, was ich mit meinem Weinberg vorhabe a ich word seinen Sohn entfernen, so das abgeweidet wer den kann, und sein Mauer durch brechen, damit es a treten word. 6. Ich word in zu einer Wustene Mädchen, ob sol weder bischnitten noch gehackt wer den, sundern dornen und gestrup herverbringen, und ich word den Wolken befellen, keenen Regen mehr auf in fallen zu lassen. 7. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Her und der Hirscheren und die Männer von Juda sind sein geliebt Pflanzung, doch waren der auf recht wartet, so ner Blutvergießen und anstell von gerechte Kiethorte ner Jammergeschrei. 8. Wie hedenin die Haus und Haus Rehen und Felden Feldfugen, bis kein Raum mehr übrig blät und sie all ein im Land wohnen. 9. Der Herr der Hirscheren hat mir offenbart, das Wielhauser verwüstet werden und gross, scone an wiesen Menschen leer bleiben werden. 10. Den Zen Jock Weinland werden ner ein Barth ertrag liefern, und ein Choma Ossart word lediglich ein Efer herverbringen. 11. We hedenin die schon früher morgen dem Rauschtrank natchjagen und bis bat in die Dammerung hinien vom Wein erhitzt bleiben. 12. Sie verenen zither und half. Pork und float soe wein bei ihren Festen, doch sie ochten nicht auf das Handeln des Herrn und erkennen das Werk seiner Hand nicht. 13. Die Schalb word mein Volk unerwartet in die Verbannung sehen, sein Angesicht in Manner werden Hunger leiden, und sein Presse werden vor Durst verschmarkten. 14. Darum word die Unterwelter ren Rachen wheat aufsperren und amol unermesslich wheat aufreißen, so dass Jerusalems Prakt, sein Getummel und sein Lahm soe al, die dort frohlich sind, hinabfahren werden. 15. Dann werden die Menschen gebüht und die Männer gedemütigt, und der Stolz der Hochmutigen word gebrochen werden. 16. Doch der Herr der Hirscheren word durch sein Gericht erhaben sein, und der Heilige Gott word sein Heiligkeit durch gerechtig Kiet offenbaren. 17. Lammer werden dort weiden, als wer es ihr weid, und Ziegenbock werden sich von den Überresten der Einst Rechen und Aren. 18. We hedenin, die should mit stricken der ungerechte Kiet herbeisehen und die Sunday y mit wagenseilen und sich bin den. 19. Sie sagen, sol sein Werk doch beschlunigen und eilig wollenden, damit were es sehen. Was der Heilige Israels plant, sol doch bald geschehen, damit were es erkennen konnen. 20. We hedenin, die das Bos gutten das gut Bos nennen, die Finsternis zu licht und licht zu Finsternis machen, die bitter sus und sus is bitter nennen. 21. We hedenin, die in ihren eigenen Augen weiser und in ihre eigenen Einschätzen klug sind. 22. We hedenin, die helden im Weintrinken sind und mutig Rauschtrank mischen. 23. Die gegen Besaling den Schuldigen Freisbrechen und dem Gerechten sein Recht verenthalten. 24. Darum, why die fues unstoppeln verset und derhom in den Flammen verge hen, so soll ihr Wurzel zu mode werden und ihr Blut weist orb aufliegen, den sie haben die way sung des und der Hirscheren verwerfen und das wird des Heiligen Israels verachtet. 25. Die Schalb word der Zorn des und der Hirscheren gegen sein Vokent brennen, word sein Hand gegen sie ausstrecken und sie so schlagen, das die Berge beben und ihr Leichen y abfall auf den Strassen liegen. Trotz all dem hat sich sein Zorn nicht gelegt, und sein Hand blät weiterhin ausgestreckt. 26. A word ein Zeichen für ein Fernsvok aufstellen und es vom Ende oder herbeirufen, sie, es kommt eilig und schnell heran. 27. Niemand unter ihnen ist müde oder stolpert, sie schlafen und ruhen nicht. Ergötel lost sich nicht, und kein Schuhriemen reißt. 28. Eier fehl sind geschafft und alle Eierbogen gespannt. Die Huf Eier Förder sind hart wie Kieselstein und Eier Wagenräder gleichen einem Wirbelwind. 29. Gebrühl gleich dem eins Lohen, sie brühlen wie Young Lohen, Nuren, packen Eier Buten Trajan sie fort, so dass niemand sie retten kann. 30. An jenem Tag wird es über ihnen tosen wie das Brosen des Meeres, und wenn man zur Oder blickt, hecht dort ne Angstwolf in Sternis, die das Licht in den Wolken verdunkelt ist.